طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين alles was gebet Allah dem Herrn der Welten Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ich bezeuge dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist derjenige der von Allah recht geleitet wird ist recht geleitet und derjenige der von Allah subhanahu wa ta'ala die Irre geleitet wird ist irregeleitet und du wirst niemals jemanden finden, der ihn wieder recht leiten kann. Liebe Geschwister, wir möchten uns heute inshallah weiterhin unterhalten über den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass es mehrere Herangehensweisen gibt, um an die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. Das ist der erste Punkt, den wir sprechen möchten, gesprochen haben oder immer noch dabei sind. Wir haben gesagt, es gibt einmal die Fitra, dann gibt es den Verstand, Al-Aql, und dann gibt es auch noch die Gesetzgebung, beziehungsweise wir befinden uns jetzt immer noch dabei, oder die dritte Sache, die wir uns heute anschauen möchten, ist, dass die Zeichen Allahs auf die Existenz Allahs hinweisen. Die Zeichen Allahs in diesem Universum weisen auf den Schöpfer und auf diesen Erschaffer hin. Und da gibt es zwei verschiedene Arten von Beweisen. Einmal sind es die sogenannten, auf Arabisch sagt man, die sichtbaren und die hörbaren Beweise. Unter den sichtbaren Beweisen versteht man diejenigen, die Schöpfung an sich, die man mit den eigenen Augen sehen kann. Und über die hörbaren Beweise, damit sind diejenigen gemeint, damit ist der Koran gemeint letztendlich und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint, weil diese Beweisquellen sind überliefert worden und deswegen hat man das sozusagen der eine vom anderen gehört, auch wenn sie heutzutage schriftlich festgehalten sind. Aber diese schriftliche Festhaltung, die war sowieso am Anfang nicht immer da, sondern sie wurde erst endgültig etabliert im dritten Jahrhundert ungefähr, hat man alles aufgeschrieben gehabt, was jemals vom Propheten sallallahu alaihi wasallam uns übermittelt worden ist. Die erste Art, das ist die Art, dass man über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala nachdenkt. Allah azza wa jall hat in vielen Ayat des Quran al-Karim darüber gesprochen, dass das Nachsinnen über die Schöpfung Allahs zum Glauben an Allah azza wa jall führt und auch den Iman stärkt und auch, wie wir beim letzten Mal erfahren haben, auch dazu führt, dass man den Schöpfer kennenlernt. Das heißt auch, was über seine Eigenschaften erfährt. Dazu lesen wir in Surat Al-Baqarah, in der 164. Ayah. Allah sagte, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Das heißt, wahrlich, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Wechsel von Nacht und Tag, وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ Und auch in den Schiffen, die auf dem Meer dahin fahren, mit dem, was den Menschen nützt. وَمَا أَنْزَرَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Und in dem, was Allah vom Himmel an Wasser herabgesandt hat, um damit die Erde, nachdem sie tot war, wieder lebendig zu machen. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ Und er auf der Erde alles Mögliche an Getier hat ausbreiten lassen. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ Und im Wechsel der Winde. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Und in den Wolken, die Allah dienstbar gemacht hat zwischen Himmel und Erde. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Darin sind wahrlich Zeichen für Menschen, die einen Verstand haben oder die verstehen oder die ihren Verstand benutzen. Und darüber gibt es viele Ayat im Koran al-Karim. Und darüber haben wir uns auch länger schon unterhalten. Die zweite Art, über die Zeichen Allahs nachzudenken, sind die Zeichen Allahs im Sinne von die Verse des Koran, die Ayat des Koran. Denn das Wort Ayah auf Arabisch ist ein Zeichen, ein Hinweis. Wie ein Wegweiser. Und jede Ayah im Koran al-Karim weist den Weg zu La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte diesbezüglich in Surat al-Nisa in der 82. Ayah, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Wollen Sie denn über den Koran nicht nachdenken, nicht nachsinnen? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Wäre er nämlich von jemand anderem außer Allah, würden Sie darin viele Widersprüche finden. Und Allah Azza wa Jal sagte auch in Surat Al-Mu'minun, أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ Haben sie denn nicht über das Wort nachgedacht? oder ist zu ihnen gekommen, was nicht zu ihren Vorvätern kam. Und wir haben gestern darüber gesprochen, dass einer der wesentlichsten Gründe, warum der Mensch seinen Verstand abschaltet, eben der Taqlid ist, das blinde Nachahmen von Leuten, die es nicht verdient haben, dass man ihnen nachahmt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiterhin in Surah Sad in der 29. Aya, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir herabgesandt haben oder hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Und wir haben gesagt, der Verstand weist darauf hin, dass es keine Schrift gibt, ohne dass jemand diese Schrift geschrieben hat, und keine Worte gibt, ohne dass jemand diese Worte gesprochen hat. Und wenn man über nachsinnt, über das, was Allah Azza wa Jal im Quran al-Karim gesagt hat, kommt man ebenfalls zur Erkenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass es ihn gibt, und darum geht es uns im ersten Fall. Wir haben also gesagt, zusammengefasst, dass die Taten weisen auf einen Täter hin und die Taten weisen auf die Eigenschaften oder auf einige Eigenschaften des Täters hin. Zum Beispiel erkennen wir, wenn wir über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala nachdenken, nachsinnen, dann kommen wir zur Erkenntnis, dass es ihn erst einmal gibt. Dann kommen wir zur Erkenntnis, dass er mächtig ist. Er hat Qudra. Dann kommen wir zur Erkenntnis, dass er einen Willen hat, eine Mashi'a, weil Allah subhanahu wa ta'ala macht, wann er will, was er will. Und diese Schöpfung ist nicht stetig, sie ist nicht immer auf die gleiche Art, sondern sie ist veränderlich, beziehungsweise sie verändert sich andauernd, was auf den Willen Allahs zurückzuführen ist. Ebenso lernen wir kennen, dass unser Schöpfer Wissen haben muss. Denn wenn jemand etwas hergestellt hat, erschaffen hat und darin Wissen hineingesteckt hat, muss er mindestens so viel Wissen gehabt haben, wie er letztendlich dort hineingesteckt hat. Aber wir erfahren noch viel mehr, wenn wir über die Schöpfung Allahs nachdenken, subhanahu wa ta'ala. Wir erfahren, wenn wir darüber nachdenken, dass die Geschöpfe alle einen Sinn haben. Jedes Geschöpf hat einen Sinn. Jedes Geschöpf. Der Stift ist zum Schreiben da. Die Schuhe sind zum Laufen da. Die Kleider sind zur Bedeckung der Aura da. Die Früchte sind zum Essen und so weiter. Jedes Geschöpf hat einen Sinn. Wieso sollte dann der Mensch nicht auch einen Sinn haben? Und das ist genau das, was wir gesagt haben. Wissenschaft betreiben bedeutet ja entweder, dass man etwas beweisen kann, hundertprozentig, oder man hat so viele Hinweise, die auf eine Gesetzmäßigkeit hinweisen, sodass man sagen kann, das ist so. Und deswegen ist es absolut unvernünftig, wenn man hunderte von Millionen Beispiele hat und dann sagt man, aber es könnte auch etwas anderes der Fall sein. Das ist also unwissenschaftlich, auch wenn manche Leute, gerade die Atheisten, sie glauben, dass sie wissenschaftlich vorgehen. In Wirklichkeit ist ihre Vorgehensweise alles andere als wissenschaftlich. Das heißt, wenn wir uns darüber nachdenken, welche Weisheiten in der Schöpfung Allahs stecken und mit welchen Zielen diese Geschöpfe teilweise da sind und welchen Nutzen diese Geschöpfe haben, dann können wir eine weitere Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala herausfinden. Das ist die Weisheit Allahs, seine Hikmah, dass er nichts gemacht hat sinnlos, sondern alles hat einen Sinn. Und wenn wir in der Schöpfung erkennen, die Wohltätigkeit sehen, das Gute sehen, wie jemand etwas anderem Gutes antut, wie jemand einer Person etwas Gutes antut, wie Tiere untereinander barmherzig sind, wie Menschen teilweise untereinander barmherzig sind, dann weist dies auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala hin, der sie in diese Schöpfung gesteckt hat, also seine Rahma. Und wenn wir in der Schöpfung erkennen, welche Gewalt es gibt und wie es Strafen gibt, dann weist dies ebenfalls auf eine Eigenschaft Allahs hin, und zwar ist das sein Zorn. Und wenn wir die Großzügigkeit erkennen, die Großzügigkeit auch von Menschen, anderen Menschen gegenüber, wie sie großzügig sind, und die Fürsorge der Geschöpfe untereinander darüber nachdenken, dann weist dies auch auf die Liebe Allahs subhanahu wa ta'ala hin. Und wenn wir uns anschauen, wie manche Menschen auf dieser Welt, und alles ist eine Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir sehen, dass eine den anderen erniedrigt dass es Erniedrigung in diesem Leben gibt, aufgrund von Schicksalsschlägen oder was auch immer, so weist dies auf die Abscheu Allah subhanahu wa ta'ala hin und seinen Hass, den er bestimmten Geschöpfen gegenüber hat, subhanahu wa ta'ala. Ebenso, wenn wir uns bewusst machen, dass manche Geschöpfe sehr klein beginnen, in äußerster Unvollkommenheit und in Schwäche, und dann langsam wachsen sie heran und werden voll, also sie reifen heran bis zur Vollendung, und danach geht es wieder abwärts, gerade beim Beispiel des Menschen, er ist schwach, er gewinnt an Kraft, nachher wird er wieder schwach, genauso wie er vorher schwach gewesen ist. All dies weist darauf hin, dass wir zurückkehren zu dem, woher wir gekommen sind von Anfang an. Und dieser Kreis schließt sich, und so weist es auf die Wiederauferstehung hin, die wir ebenfalls in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Und zusammengefasst sagt uns Allah azza wa jall: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ. Wir werden ihnen unsere Zeichen in allen Himmelsrichtungen zeigen und auch in ihnen selbst, bis sie wissen, dass dies die Wahrheit ist. Und deswegen, liebe Geschwister, kann man sagen, dass der Koran in Wirklichkeit nur das bestätigt, oder dass der Koran unter anderem das bestätigt, was man eigentlich mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören und mit dem eigenen Verstand durch Nachsinnen erfahren kann. Allah Azza wa Jal gibt uns Eigenschaften von ihm vor im Koran al-Karim, die wir in seiner Schöpfung sehen können. Und ihr könnt euch erinnern an das Beispiel des Kamelhirten, der gesagt hat, Dung weist auch darauf hin, dass da ein Kamel gewesen ist, und Spuren im Sand weisen darauf hin, dass hier ein Weg ist, den jemand gegangen ist, und der ganze Himmel und die Erde und die Sonne und so weiter weist das dann nicht darauf hin, dass es einen Schöpfer gibt, ja? Und das war der einfache Mensch, der durch diese wenigen Zeichen auf die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala geschlossen hat. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man diese Zeichen sieht, dann kommt es einem so vor, als wäre die Sache eindeutig und dass man ihn sozusagen überhaupt nicht leugnen kann. Deswegen gehört zu seinem Namen ebenfalls Al-Zahir. Allah Azza wa Jal sagte im Koran al-Karim, Surat al-Hadid, in der dritten Aya, هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Er ist der Erste und der Letzte, und er ist der Offenkundige und gleichzeitig der Verborgene, subhanahu wa ta'ala. Offenkundig, wenn man seine Zeichen betrachtet, man kann ihn nicht mehr leugnen. All sein Wirken, man kann nicht leugnen, dass er da ist, subhanahu wa ta'ala. Und gleichzeitig ist er verborgen, weil man ihn in diesem Leben nicht sehen kann. Und das Sehen Allah subhanahu wa ta'ala für die gläubigen Menschen im Jenseits vorbehalten ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ. Und auch in der Erde sind Zeichen für diejenigen, die überzeugt sind, und auch in euch selbst wollt ihr denn nicht sehen. Insofern ist hiermit das Sehen, nicht das normale Sehen gemeint mit deinen Augen, sondern das Sehen gemeint, das zur Erkenntnis führt. Denn es kann sein, du siehst etwas, aber du erkennst nicht, was es ist, und die andere Person sieht etwas und sie erkennt, was es ist. Der eine sieht ein Geschöpf, Allah subhanahu wa ta'ala. Du brauchst dir nur zum Beispiel einmal eine Mandarine anschauen, wie Allah azza wa jal, wenn du ich weiß nicht, wie man die nennt, diese ganzen Teile aus der Mandarine, Schälen aufmachst, dann machst du sie auf und du nimmst ein Zehntel oder wie das ist, ja, nimmst auf und du machst die Haut davon ab und du betrachtest diese kleinen Kügelchen, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat in diese Mandarine, und du siehst, dass es eine Schöpfung Allahs ist und dass so etwas nicht zufälligerweise entstehen kann. Und das ist eine Frucht von so vielen Früchten. Ich bin sicher, es gibt viele Früchte, die wir gar nicht einmal kennen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und auch in uns selbst, der Mensch, wenn er nur über seine eigene Schöpfung nachdenkt, erkennt er schon, dass es keinen Gott geben kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Durch diese ganzen, ebenfalls ein weiteres Beispiel, an dem wir Allahs Macht subhanahu wa ta'ala deutlich erkennen können. Und das ist auch ein Beweis aus dem Koran al-Karim, dass der Tag der Auferstehung wahr ist und dass er eintreffen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns in diesem Leben Zeichen, sodass wir uns eine ungefähre Vorstellung machen können von dem, wie es sein wird. Zum Beispiel sagt er oder berichtet uns im Koran al-Karim, über, wie er ein totes Land wieder lebendig macht. Stellt euch vor, jemand nimmt einen Samenkorn und diesen Samenkorn, das ist kein Leben, das ist sozusagen, wie man sagt, wie etwas Totes. Es lebt nicht, ein Samenkorn lebt nicht. Und der Beweis dafür ist, wenn du den Samenkorn jahrelang aufbewahrst, du kannst ihn immer noch einpflanzen nach einer langen Zeit. Den Samenkorn, wenn man ihn in die Erde reinsteckt, dann irgendwann mal spaltet er sich, dann fängt er an, Wurzeln zu schlagen und daraus plötzlich entspringt Leben. Und dieses Leben ist verkörpert in einem Stiel, in Blättern, in Duft, Blüten, in Früchten, von denen dann die Menschen profitieren und die Tiere profitieren. Und all dies ist eine Demonstration, ein Schau, ein schönes, schöne Demonstration der Allmacht Allahs subhanahu wa ta'ala. Deswegen beschrieb er sich im Koran al-Karim mit den folgenden Worten, Surat al-An'am, in der 6. Surah, Vers 95, إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. Wahrlich, Allah ist derjenige, der die Körner und die Kerne spaltet. Er bringt das Lebendige aus dem Toten hervor. Wie in unserem Beispiel. Er bringt das Lebendige aus dem Toten hervor und er ist derjenige, der das Tote aus dem Lebendigen hervorbringt. Das ist Allah. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin und demonstriert uns weiterhin seine Allmacht, an dem wir erkennen können, dass er über alle Dinge mächtig ist und zu allem die Macht hat. Wenn wir uns betrachten, in der heutigen Zeit und auch in der Vergangenheit und so wird es auch in der Zukunft sein, gibt es immer wieder Herrscher und Könige und Regierende, die Macht besitzen. Aber diese Macht, die sie haben, ist vergänglich. Und so sieht man teilweise mit eigenen Augen, dass der eine heute Herrscher ist, morgen nicht mehr. Oder heute Herrscher, heute nicht mehr Herrscher ist, gestern war er noch Herrscher. Und wer ist derjenige, der ihm diese Herrschaftsgewalt gegeben hat am Anfang? Und wer ist derjenige, der ihm diese Herrschaftsgewalt weggenommen hat? Subhanahu wa ta'ala. Wer ist derjenige, der die Herrschaftsgewalt gegeben hat? Und wer ist derjenige, der ihm die Herrschaftsgewalt am Ende wieder weggenommen hat? Das ist Allah Azza wa Jal. Und deswegen sagt er in Surat Al-Imran, in der 26. Ayah, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Sprich, O Allah, du bist der Herr der Herrschaft, du gibst das Reich, wem du willst, und du entziehst das Reich, von wem du willst. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. In deiner Hand ist alles Gute und du hast zu allem wahrlich die Macht. Allah subhanahu wa ta'ala, im Gegensatz zu den anderen Königen, er bleibt immer und ewig König. Er war König, ist König und wird auch König bleiben. Aber die anderen, es gibt eine Zeit, in der sie mächtig sind und eine Zeit, in der Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diese Macht wieder entziehen wird. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen bleibt derjenige von den Dienern Allah subhanahu wa ta'ala mächtig in Anführungsstrichen, solange er sich an den allmächtigen Gott hält. Denn ihm gehört das Reich in diesem Leben und auch im nächsten Leben, wie er sagte, Maliki Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichts. All dies, liebe Geschwister, was wir erfahren haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich für den Menschen erschaffen. Alle Zeichen, die du in diesem Leben sehen kannst, hat Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund eines bestimmten Zieles erschaffen, und das ist genau der Mensch. Das heißt, er hat das für den Menschen gemacht. Allah sagte, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Er ist es, der das, was auf der Erde ist, alles für euch gemacht hat. Alles sind Zeichen. Wenn Allah wollte, er hätte die Erde erschaffen ganz alleine und man lebt darauf, und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns auf andere Weise Licht ohne die Sonne. Er hätte uns auch erschaffen können ohne die Sonne, dass wir die Sonne gar nicht brauchen, dass wir diese Zeichen gar nicht brauchen, von denen wir profitieren. Aber er hat das subhanahu wa ta'ala alles gemacht, damit der Mensch in Beweisen, die auf die Existenz Allahs hinweisen, schwimmt, um dass er sozusagen nur das Ganze leugnen kann, wenn er seine Augen schließt und blind ist. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen beschrieben, er sagte subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْأَبْصَارُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Das heißt sinngemäß, nicht die Augen werden blind, sondern die Herzen, die in den Brüsten sind. Und deswegen, liebe Geschwister, oder besser gesagt, aus dem Gesamten, was wir gesagt haben, folgt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der es wert ist, angebetet zu werden, subhanahu wa ta'ala. Und darauf gibt es viele Hinweise, unter anderem eine Sura, die wir sicherlich alle auswendig kennen. Es ist die Sura, Moment, ganz kurz, da gibt es irgendein technisches Problem. Es gibt nur eine technische Sache, die ich nicht gewusst habe. Barakallahu fikum. Es gibt eine Sura im Koran al-Karim, die wir, liebe Geschwister, alle auswendig kennen. Und zwar ist das Surat An-Nas. Und in Surat An-Nas, wenn wir uns bewusst machen oder darüber nachdenken, wieso Allah Azza wa Jal erst gesagt hat, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ und als drittes dann إِلَهِ النَّاسِ. Warum hat er nicht gesagt am Anfang, قُلْ أَعُوذُ بِإِلَهِ النَّاسِ? Weil أَعُوذُ ist ja Zuflucht suchen bei jemandem. Und das ist eine Ibadah. Und eine Ibadah darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet werden. Und dann wäre es doch angemessener zu sagen, أَعُوذُ بِإِلَهِ النَّاسِ. Ich suche Zuflucht beim Gott der Menschen. Ja? Aber er hat es ja auch gesagt in der dritten Ayah. Aber die erste ist رَبِّ النَّاسِ. Warum? Weil, liebe Geschwister, das eine sich aus dem anderen ergibt. Und das ist genau, was wir auf die ganze Zeit hinweisen, weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Ar-Rabb, das heißt, er ist der Schöpfer von allem, das ist eine der Bedeutungen von Ar-Rabb, und darüber werden wir inshallah beim nächsten Mal näher eingehen. Und daraus ergibt sich eben, dass alles von ihm kommt, auch der Rizq von ihm alleine kommt, und deswegen ist er, daraus folgt, dass er unser Ilah ist und sonst niemand. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch zu den Mushrikin, أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ. Zeigt mir doch, was sie erschaffen haben von der Erde. Ihr betet sie an, also zeigt mir, was haben sie erschaffen von der Erde, dass sie es verdient hätten, angebetet zu werden. Dass man über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala nachdenken soll, darüber gibt es, liebe Geschwister, viele Beweise. Und auch, dass diese die Schlussfolgerung daraus sein muss, der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagte, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Haben denn die Ungläubigen nicht darüber nachgedacht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse gewesen sind und wir sie dann auseinandergemacht haben und wir haben aus dem Wasser alles Lebendige erschaffen, wollen sie denn nicht glauben? Und hier ist ein sehr schöner Hinweis, dass diejenigen, die nicht glauben, die ungläubig sind, manche von ihnen sind natürlich Leute, die nicht an Allah glauben. Aber die Leute damals, die Mushriken von Makkah, sie haben an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt. Und trotzdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Wollen sie denn nicht glauben oder Iman haben? Und das weist eben genau darauf hin, dass wir gesagt haben, dass der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala mehr als nur eine Sache, die im Herzen sich manifestiert, sondern es ist eine Sache, die sich zeigt, liebe Geschwister, in der Handlung zeigt sich der Iman. Und deswegen ist ein gläubiger Mensch, ein Mu'min, der nicht das umsetzt, zumindest auf minimale Spur umsetzt, das was Allah von ihm verlangt hat, und das Wesentliche unterlässt von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala einem verboten hat, ist nicht vorstellbar. Es ist nicht vorstellbar, ein Gläubiger, der nichts von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, umsetzt. Allah subhanahu wa ta'ala macht auch in der folgenden Ayah klar, dass die Aqida der damaligen Menschen ungültig ist, beziehungsweise fruchtlos ist und falsch ist, weil sie eben keine Eigenschaft der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala besitzen. Allah sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. Sprich, alles Lobgebet Allah und Friede sei auf den, auf seinen Dienern, die er auserwählt hat. Allahu khayrun amma yushrikun. Ist Allah etwa besser oder das, was sie ihm beigesellen? Und das weist auf die Eigenschaften Allahs hin, subhanahu wa ta'ala, die er hat, die die anderen nicht haben. Und die letzte Art der Beweise, liebe Geschwister, ist die Gesetze, sind die Gesetze Allahs, was man auf Arabisch Ash-Shar' nennt. Das ist die vierte Art von Beweisen, von dem, über die wir vorhatten zu sprechen. Und die reden wir, über die reden wir nur kurz, obwohl das auch ein Thema ist, über das man sich sehr, sehr lange unterhalten könnte. Ash-Shar' oder die Scharia, das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala, weist ebenfalls auf die Existenz unseres Schöpfers hin, denn das, was die Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala an Gesetzen den Menschen überbracht haben, in denen der Nutzen für, in dem aller Nutzen steckt für die Geschöpfe, all dies weist darauf hin, dass derjenige, der diese Menschen entsandt hat mit diesen Gesetzen, ein barmherziger Herr ist, ein weiser Herr ist, subhanahu wa ta'ala, und ein Wissender oder Allwissender, weil er genau weiß, was gut und was schlecht ist für die Geschöpfe. Und ebenfalls die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese auserwählten Gesandten, Al-Mustafain, das sind die Gesandten, das sind die Auserwählten, die Rusul, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen zum Sieg verholfen hat und dass er sie unterstützt hat und dass er sie die Feinde seiner Gesandten von den Gesandten abgewehrt hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt hat, dass sein Wort das höchste Wort ist und das Wort der Ungläubigen das niedrigste Wort ist. All dies, liebe Geschwister, weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala dahinter steckt und dass er derjenige ist, der seine Gesandten unterstützt hat. Und auch die Tatsache, dass die Gesandten, die Auserwählten Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen waren, die am meisten Wissen hatten. Woher haben sie das Wissen her? Dass sie diejenigen waren, die am meisten Anstand hatten. Wer hat ihnen den Anstand beigebracht? Dass sie diejenigen waren, die die saubersten Seelen gehabt hatten und auch die reinsten Herzen gehabt hatten. Ja, wer hat ihre Herzen denn gereinigt? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei ihm hat man den ersten chirurgischen Eingriff der Weltgeschichte durchgeführt, alaihi salatu wasallam. Die Engel haben ihm seine Brust aufgemacht, das Herz genommen, mit Samsam gewaschen und wieder zurückgesetzt und mit Weisheit gefüllt, wie wir in der Sira gelernt haben. Und dass die Gesandten diejenigen waren, die sich am meisten aufgeopfert haben für die anderen und immer andere Menschen sich selbst vorgezogen haben und sich dann eben nicht egoistisch waren, dass sie sozusagen ihr ganzes Leben geopfert haben für ein bestimmtes Ziel. Wer opfert sein ganzes Leben für eine Sache, an die er nicht glaubt? Und dass sie diejenigen gewesen sind, die für die Menschen von allen die am nützlichsten gewesen sind, liebe Geschwister, und dass sie diejenigen sind, die Wer hat die Natur dieser Gesandten verändert? Das heißt, der Gesandte Allahs, egal welcher Gesandte Allahs es war, bevor er Gesandter war, er war entweder, natürlich glauben wir, dass sie alle Muwahhidun gewesen waren, das heißt den Islam, dass sie den Tawhid alle umgesetzt haben, aber sie waren teilweise unwissend. Wie zum Beispiel unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sagt über ihn im Koran, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Und wir haben dich als Irregehender vorgefunden und dich dann recht geleitet. Allah sagt im Koran, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Du wusstest nicht, was das Buch ist und was Iman bedeutet. Das wusstest du alles nicht. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das noch umgesetzt, was er wusste von der Religion Ibrahims alayhi s.a.w. Dazu gehörte La ilaha illallah, dazu gehörte eben die Hajj. Hinweis darauf, dass der Prophet s.a.w. die Hajj gemacht hat vor seiner Berufung und ebenfalls, dass er geheiratet hat, den Tawaf gemacht, all diese Ibadat und das Opfern waren noch Überbleibsel aus der Religion Abrahams alayhi s.a.w. Aber wer hat diesen Menschen von heute auf morgen umgepolt, wie man sagt? Ja? Gestern hat er ein bestimmtes Ziel gehabt, hat gelebt für bestimmte Sachen und plötzlich hat er ganz andere Neigungen und Zielen und alle sind ausgerichtet nach dem Guten und der Wahrheit und dem Vollkommenen. Und das weist, liebe Geschwister, deutlich darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala dahinter steckt, dass er derjenige ist, der seine Gesandten erzogen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte das über seinen Herrn subhanahu wa ta'ala, dass er Allah ihn erzogen hat und dass er das auf beste Art und Weise gemacht hat. Denn wer hätte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die ganzen guten Charakterzüge beigebracht? Und wer hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam beigebracht, Geduld zu sein? Wer hat dem Propheten beigebracht, zu verzeihen? Und wofür soll er verzeihen, wenn er sowieso nicht glauben sollte an das Jenseits? Ja? Und das sind alles Hinweise darauf, dass der gesunde Menschenverstand, er kann nur noch sagen, wenn er all dies gehört hat, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, und dass er dieses Glaubensbekenntnis dann auch natürlich auf die beste Art und Weise, so gut er kann, umsetzt. Und alles andere weist auf ein totes Herz hin oder weist darauf hin, dass dieser Mensch nicht nach der Wahrheit gestrebt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und segnen für eure Aufmerksamkeit und Geduld, die ihr gezeigt habt. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا